Nehmen wir an, du blickst deiner Freundin Margaret ins Gesicht. Was passiert, wenn das Licht von Margarets Gesicht durch deine Augenlinsen gegangen ist und dann auf der Netzhaut beider Augen ein winziges Bild erzeugt? Zunächst einmal steht dieses Netzhautbild auf dem Kopf, ist rechts links verkehrt und außerdem in über 100 Millionen einzelne elektrische Impulse der über 100 Millionen Neuronen, das sind Nervenzellen, jeder Netzhaut zerlegt. Die verschiedenen Neuronen der Netzhaut reagieren unterschiedlich auf bestimmte Züge des Bildes. Farbe, Intensität, Form, Tiefe, Bewegung und so weiter. Und zerlegen also das Bild vom ersten Augenblick an in Komponenten. Diese Millionen einzelner elektrischer Botschaften durchlaufen dann im Gehirn einen ungeheuer komplexen Verarbeitungsprozess. Und du hast eine bewusste Wahrnehmung von Margarets Gesicht. Wie kam deine Wahrnehmung ihres Gesichts zustande, während 100 Millionen elektrischer Ströme von jeder der beiden Netzhäute in den Leitungsbahnen deines Gehirns unterwegs waren? Das Gehirn besteht aus etlichen, deutlich unterschiedenen Teilen. Ich will hier nur drei erwähnen. Großhirnrinde oder Cortex, Thalamus und limbisches System. Siehe Abbildung 2. Der Cortex, die äußerste Schicht, sieht ein bisschen wie eine Walnuss aus oder eben wie Rinde, so die Übersetzung des lateinischen Wortes Cortex. Die Hirnregionen, die mit dem Berührungs- und Bewegungssinn zu tun haben, sind im oberen Teil des Cortex in einer Struktur angesiedelt, die einem Körperumriss ähnlich sieht. Der Cortex besteht aus einer rechten und einer linken Hemisphäre, die jeweils die Bewegungen und Empfindungen der gegenüberliegenden Körperseite steuern. Die linke Hemisphäre ist also für den rechten Arm, das rechte Bein und so weiter zuständig, die rechte Hemisphäre für die andere Seite. In der Großhirnrinde sind auch Sprache, Logik, Interpretation und alle Denkfunktionen ansässig. Dabei scheinen die beiden Hemisphären für unterschiedliche Denkweisen zuständig zu sein. Die linke Hemisphäre ist mehr mit analytischem Denken, mit Zahlen und Mengen befasst, während es im Denken der rechten Hemisphäre mehr um Qualitäten und räumliche Anordnung geht. Sie ist, kurz gesagt, eher intuitiv. Sprache und Ich-Bewusstsein beanspruchen nun beide offenbar nur die linke Hemisphäre. Außerdem gibt es Regionen der Großhirnrinde, in denen die von den Sinnesorganen ausgehenden Impulse empfangen und auch wieder zurückgeschickt werden. Wieder andere Regionen sorgen für die Verknüpfung der Sinne untereinander. Es gibt Millionen von Querverbindungen zwischen Cortex-Regionen mit sensorischen oder Denkfunktionen und weitere Millionen von Verbindungen zu den niederen Gehirnteilen. Bevor die Abermillionen Bildfragmente von der Netzhaut in die Großhirnrinde gelangen, treten sie in eine tief ins Gehirn eingebettete Struktur namens Thalamus, das griechische Wort für Kammer, ein. Von dort aus gelangen Teile des visuellen Bildes über Leitbahnen in etliche verschiedene Bereiche der Großhirnrinde. Für jede Faser, die von der Netzhaut her in den Thalamus eintritt, führen mehr als 80 von der Großhirnrinde zum selben Punkt zurück. Damit ist der Thalamus so etwas wie ein Relais, in dem das von der Netzhaut her ankommende Bild von Margarets Gesicht durch die von den höheren Gehirnteilen zurückkommenden Signale beeinflusst werden kann. Und diese übergeordneten Regionen sind zum Beispiel an unseren Emotionen, unserem Denken und Planen, unseren Erwartungen und Interpretationen beteiligt. Die visuellen Regionen der Großhirnrinde sind direkt mit dem darunterliegenden limbischen System verbunden, das an so unterschiedlichen Gefühlen und Gefühlszuständen wie Lust und Schmerz, Zorn und Zuwendung und an unseren Stimmungen und Erinnerungen beteiligt ist. Das limbische System erhält über die Sinne Informationen von außen, aber auch direkte Informationen aus dem Körperinneren. Alle Botschaften von außen müssen auf dem Weg zur Großhirnrinde das limbische System durchlaufen. Also wirken auch Stimmung und Gefühlstonus auf Margarets Bild ein, bevor es in die Großhirnrinde gelangt. Es bestehen außerdem Verbindungen zwischen der visuellen Hauptregion der Großhirnrinde und den ebenfalls zu ihr gehörenden Stirnlappen, die an unserer Zukunftsplanung und dem Empfinden von Sinn in unserem Leben beteiligt sind.